Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 109 des Gabelbissen Podcasts. Da am heutigen Tag der Aufnahme der Aschermittwoch ist, habe ich mir gedacht, werde ich ein zum heutigen Tag, also zum Tag der Aufnahme passendes Thema aufnehmen. Und zwar wird sich heute alles um ein Gericht drehen, das traditionell eben an diesem Tag gegessen wurde. Heute geht es um den Heringsschmaus. Der Heringsschmaus oder auch bekannt als Heringssalat ist, wie bereits erwähnt, eben eine traditionelle Speise des Aschermittwochs. Sie besteht im Grunde aus verschiedenen Zutaten. Man kann eigentlich sagen, dass jede Region quasi ein eigenes Rezept davon hat. Die klassische Variante in Wien, die beinhaltet zum Beispiel den Salzhering, Zwiebel, Erdäpfel, Apfel, gekochte Eier, Senf und Öl. Es gibt jedoch auch Varianten hier zu finden mit Mayonnaise, mit Sauerrahm. Eventuell werden die Salate mit roten Rüben ergänzt, mit Dillsauce und noch vielen, vielen anderen Sachen. Also da ist heutzutage der Fantasie eigentlich keine Grenze mehr gesetzt. Heringsschmaus sagt man übrigens nach, dass er gegen verkaterte Stimmung nach den Faschingsfesten super helfen soll. Und zwar durch, sagen wir mal so, übermäßigen Alkoholkonsum kommt es zu Salzverlust im Körper. Und der wird eben durch den Heringssalat wieder ausgeglichen. Und zwar liefert eben der Hering spezielle Salze und Stoffe, die das Ganze mehr oder weniger etwas mildern. Das Gericht kennt man natürlich nicht nur in Österreich, das gibt es auch in vielen anderen Ländern in Europa, vorwiegend jedoch in Küstenregionen. Und dort wird meist das Ganze mit roten Rüben, Dille, Gurke und Kartoffeln, also Erdäpfeln, gemacht. Russland zum Beispiel kennt auch eine spezielle Variante des Gerichts, und zwar wird es da als Schichtsalat gemacht. Ja, und die Franzosen kennen auch eine Art Heringssalat, und die machen das aber nur mit Salzheringen, Apfel, Zwiebel, Essig und Öl. Also wie ihr seht, das ist eigentlich eine ganz eine einfache Variante des Gerichts. Wie bereits eingangs erwähnt, das Ganze geht ja auf den Beginn der Fastenzeit zurück. Also die Grundidee hat mit Fasten zu tun bei diesem Gericht. Fastenzeit wurde ja von der Kirche eingeführt, weil jetzt eine Zeit beginnt oder begann seiner Zeit, wo Lebensmittel nicht im Überfluss vorhanden waren und man die Leute mehr oder weniger dazu versucht hat zu animieren, weniger zu essen, um einfach überleben zu können. Also das ist, kommt aus einer wirklich längst vergangenen Zeit. Heutzutage ist ja das alles kein Problem mehr. Und da war Aschermittwoch eigentlich der Tag, wo Speisen gegessen wurden, die leicht verderblich waren. Da musste man einfach Sachen zusammen essen, die verderblich waren, weil in der Fastenzeit durfte man sie dann nicht mehr essen und somit wurde das auf Aschermittwoch abgelegt. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, Hering ist ja Hauptbestandteil des Salats, es ist ja gar kein heimischer Fisch. Das ist natürlich richtig. Warum hat man das Ganze nicht mit Forelle oder Karpfen gemacht, was zum Beispiel heimische Fische wären? Also das kriegt man überall hier bei uns in der näheren Umgebung. Das hat einen speziellen Grund. Der Hering galt in Wien als arme Leute essen. Irgendwie, wenn wir uns das recht überlegen, ist das doch ein gewisser Widerspruch, oder? Denn ich muss ja den Fisch extra von weit her importieren. Hering ist ein Salzwasserfisch, den muss ich aus einer Küstenregion holen. Wien ist weit weg von jeglichem Meer. Wie kann das nur ein armes Leuteessen sein? Weil eigentlich ist er ja viel, viel teurer als heimischer Fisch, zumindest damals. Fakt ist, was man so alle hätte sagen kann, in den Küstengebieten war es tatsächlich so. Also in den Regionen war der Hering wirklich arme Leute essen. Die Bestände waren seinerzeit reichlich, also Hering gab es im Überfluss. Es war relativ einfach, den zu fangen. Man konnte viel fangen, es gab hohe Fangquoten. Mittlerweile, ja, muss man auch dazu sagen, ist der Bestand ziemlich geschrumpft, da einfach der Hering massiv überfischt wurde, wie bei so vielen anderen Fischsorten, die wir kennen, Fischarten. Aber damals war der eben im Überfluss da. Ja, na gut, aber trotzdem, wie kommt man in Wien darauf? Ja, das geht auf die reichen Leute hier in Wien zurück. Denn die haben den Hering so als arme Leute essen empfunden. Und ihr wisst ja, Fastenzeit bedeutet Verzicht. Und das wurde damals auch wirklich äußerst streng eingehalten. Man war ja damals sehr gläubig und hat sich an die Gesetze und Regeln der Kirche gehalten. Und somit wollten auch die Reichen verzichten. Ja, und sie verzichteten einfach nur auf den Konsum von Fleisch und sind so auf den Hering gekommen, der ja eben aus den Küstenregionen von Deutschland, Niederlanden, wo auch immer, ein arme Leute essen war. Und so haben wir hier gesagt, okay, wir verzichten indem, dass wir nur Hering heute essen, obwohl es eigentlich eine Delikatesse war zu der Zeit. Weil es ein Fastengericht war, wurde der Heringssalat auch entsprechend karg zubereitet. Ich habe ja vorher erfahren, was da schon alles drinnen ist. Heutige Varianten, die man so in den Lokalen bekommt, haben eigentlich mit dem Ursprung nicht mehr allzu viel zu tun, außer dass Hering drin ist und vielleicht noch Erdäpfel. Es wurde hier erweitert mit Schrimps, mit Muscheln und noch vielen, vielen anderen Köstlichkeiten, die das Meer zu bieten hat. Mit der Urvariante des Heringssalats hat das alles nichts mehr zu tun. Zu Beginn wurde übrigens bei dem Gericht, wie auch schon erwähnt, der Salzhering verwendet. Das hat aber einen gewissen Nachteil, wenn ich Salzhering verwende. Diesen muss ich für mindestens 24 Stunden wässern, damit er genießbar wird. Sonst ist es viel zu salzig, also das könnte man nicht essen. Deswegen hat man dann in Wien oder generell in Österreich später also zu den Russen gewechselt. Teilweise kommt aber auch der Bismarck-Hering bzw. Matjes zum Einsatz. Ja, und weil schon Begriffe wie Russen, Bismarck-Hering und Matjes gefallen sind, habe ich mir gedacht, werden wir für dieses Gericht mal wieder ein bisschen Warenkunde machen. Da werden wir uns mit drei veredelten Varianten des atlantischen Herings ein bisschen genauer beschäftigen. Beginnen wir mit der österreichischen Variante, den Russen. Russen sind einmal vom Ernährungstechnischen her gesehen reich an Omega-3-Fettsäuren. Man sagt ihnen nach, sie senken den Cholesterinspiegel und beugen dem Herzinfarkt vor. Ja, und dann sollen sie angeblich auch noch entzündungshemmend wirken. Zusätzlich besitzen sie auch noch sehr viel Vitamin B, D und E. Nur, wie kommt man eigentlich bei Fisch auf die Bezeichnung Russen? Ja, das ist eigentlich ganz, ganz einfach erklärt. Die Quelle dafür ist eben der verwendete Hering. Denn der dafür verwendet wird, wird im russischen Meer gefischt. Und von daher kommt in Österreich die Bezeichnung Russen. In Deutschland kennt man diese Variante übrigens auch. Und zwar heißen sie dann nicht Russen, sondern Kronslid. Nur was macht den Russen jetzt so speziell und unterscheidet ihn vom Matjes und vom Bismarck-Hering? Erstens mal ist es ein spezieller kleinerer Fisch, nicht so groß wie der Bismarck-Hering, aber auch schon ein bisschen weiterentwickelt als der Matjes, dazu dann später mehr. Er wird komplett ausgenommen, geköpft, aber nicht filetiert, wie zum Beispiel beim Bismarck-Hering üblich ist. Und diese Fischstücke werden dann in eine spezielle Marinade eingelegt und die besteht aus Wasser, Essig, Salz, Zucker und Senfkörnern im klassischen Sinn. Bismarck-Hering, der hat im Gegensatz jetzt zum Russen eine eher saure Marinade. Hier kommen primär zum Einsatz Essig, Öl, Zwiebel, Senf und Lorbeerblatt. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass beim Bismarck-Hering schon viel, viel größere Fische verwendet werden als noch beim Russen. Und hier werden nur die Filets genommen, zwar noch mit Haut entschuppt, aber nur mehr die Filets, was beim Russen, wie wir vorher gehört haben, nicht haben. Man kennt diesen Fisch übrigens schon ziemlich lange, und zwar wurde er im 19. Jahrhundert erfunden. Und zwar wurde das erfunden, um ihn transportierfähig zu machen, sprich um den in Binnenregionen verkaufen zu können, sei es jetzt, was ich, wenn jetzt in Hamburg oder wo auch immer das eingelegt wurde, damit man zum Beispiel nach München oder wo bringen könnte. Nur als Beispiel jetzt. Oder auch nach Wien. Warum heißt der Fisch eigentlich Bismarck-Hering? Man könnte jetzt natürlich mutmaßen, dass das auf eine spezielle Heringsvariante zurückgeht. Nein, weit gefehlt. Mit dem hat es definitiv nichts zu tun. Man kann aber heutzutage nur schwer sagen, woher der Name denn jetzt genau kommt. Dazu gibt es dann auch wieder verschiedenste Theorien. Eine zum Beispiel dreht sich um eine bestimmte Küstenregion, also eine bestimmte Stadt und eine bestimmte Person, nämlich einen gewissen Johann Wichmann. Man grundsätzlich kann man mal sagen, das möchte ich noch vorwegnehmen, dass ich die ganzen Theorien und Ideen mit dem deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zu tun haben, dass sich alle um den drehen. Aber zurück jetzt zu Johann Wichmann. Man sagt nach, Johann Wichmann soll eben diese Zubereitungsart erfunden haben im Geschäft, im heutigen Geschäft der Familie Wichmann. Ich glaube, es gehört noch den Wichmanns. Kann man die Urkunde auch noch sehen, die das bestätigt oder bestätigen soll, sagen wir mal so. Also ich kann es ehrlich gesagt jetzt auch nicht selbst genau sagen. Und auf alle Fälle soll eben der Herr Wichmann ein Fasserl von diesem Hering an den Reichskanzler geschickt haben und dieser erteilte ihm das Privileg, das ganze Gericht Bismarck-Hering zu nennen, weil es ihm so geschmeckt hat. Eine andere Geschichte sagt wieder aus, dass es die Köche vom Reichskanzler Bismarck extra für ihn so zubereitet haben. Und Bismarck soll das sehr, sehr geschätzt haben. Und von daher kam dann der Name Bismarck-Hering. Das könnte man jetzt circa vergleichen wie das gesiedete Rindfleisch bei unserem Kaiser Franz Josef, der das ja auch heiß geliebt hat. Die zwei Theorien klingen alle recht schön. Es gibt auch noch ein paar andere, aber Historiker sind sich da eher uneins. Man vermutet viel eher zur Zeit, dass es eben zu Zeiten von Otto von Bismarck Trend war, diverse Gerichte nach Bismarck zu benennen. Das kennen wir auch in Österreich. Da gab es ja auch immer zu Ehren der Kaiser spezielle Gerichte oder spezielles Obst, Gemüse etc. Und so soll es angeblich auch beim Fisch gewesen sein. Und er ist auch der einzige Überlebende aus dieser Zeit. Das heißt, beim Bismarck-Hering, das ist der letzte, der noch den Namen Bismarck trägt. Die anderen Gerichte sind mittlerweile in Vergessenheit geraten oder werden einfach anders genannt. Ja, und eine dritte Variante, die man vom Heringschmaus auch noch erkennt, wäre der sogenannte Matjes. Ja, und hierfür werden ganz spezielle Heringe verwendet. Und zwar, wenn hier welche verwendet, die kurz vor der Geschlechtsreife stehen. Dadurch haben diese Fische noch einen relativ hohen Fettgehalt. Man spricht hier von 15% und teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr. Und die werden auch nur zu speziellen Zeiten gefischt, nämlich von Ende Mai bis Anfang Juni. Da stehen die Fische in der Regel kurz vor ihrer Geschlechtsreife. Danach werden sie großteils ausgenommen. Wie gesagt, nur großteils. Ein kleiner Teil des Darms und der Bauchspeicheldrüse verbleibt noch im Fisch. Und das Ganze wird dann in eine Salzlake eingelegt. Durch die Enzyme der Bauchspeicheldrüse fermentiert dann das Fischeiweiß und erhält eben die Matjes-typische Konsistenz und wird dadurch auch übrigens auch noch viel, viel besser verdaulich für den menschlichen Körper. Man sagt mehr oder weniger, wenn man den Hering dann einlegt, er reift zum Matjes. Der Name Matjes kommt übrigens aus dem Niederländischen, denn die haben ja die Zubereitung dieses Fischs erfunden. Und zwar geht es zurück auf den niederländischen Begriff Matjesharing. Und das wiederum ist eine Abwandlung von Magdenharing. Und das wiederum bedeutet ins Deutsche übersetzt nichts anderes als Jungfrauenhering. Sprich, da haben wir den Bezug auf, das noch, auf den noch nicht geschlechtsreifen Fisch. In Deutschland produzierte Matjes unterscheiden sich jedoch von den niederländischen. In Deutschland wird mehr Salz verwendet, dadurch sind die ja auch um einiges salziger als die niederländischen Varianten. Was aber nicht schlecht ist. Also ich persönlich liebe deutsche Matjes sehr. Ein Matjesbrötchen, muss ich sagen, ist ja durchaus etwas, was ich ja, sehr, sehr schätze. Eins noch, in den Niederlanden wird übrigens auch vorgeschrieben, dass der Fisch, der verwendet wird, der Hering, kurz für auf bis zu minus 45 Grad tiefgekühlt werden muss, um mehr oder weniger Fischschädlinge, also Schädlinge, die im Fisch leben können und uns auch Schaden bringen können, abgetötet werden. Ich nehme an, in Deutschland wird es ähnliche Gesetze geben. Dazu konnte ich aber ehrlich gesagt nichts Konkretes finden. Gut, ich würde vorschlagen, nach der ganzen Theorie kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da werden wir natürlich einen klassischen Heringsschmaus machen, also was heutzutage als klassisches Rezept hier in Österreich zählt. Und für 4 Portionen benötigen wir 8 Stück Russen, eine Zwiebel, 8 Stück Kartoffeln. Hier würde ich empfehlen, nehmt bitte Salatäpfel, sprich festkochend, weil alles andere würde zu sehr zerfallen. Des Weiteren benötigen wir einen Apfel. Hier finde ich, ist es durchaus nett, einen leicht säuerlichen zu nehmen, wie zum Beispiel einen Kronprinz Rudolf oder wer es noch säuerlicher mag, einen Granny Smith. Des Weiteren benötigen wir 4 Eier, 2 Esslöffel Senf. Hier würde ich sagen, eher was Milderes wie einen Kremser, einen Estragon oder auch einen Sarepta. Natürlich kann man bei Bedarf auch gerne was Schärferes nehmen. Weiters benötigen wir noch 4 Esslöffel Essig, 2 Esslöffel Öl. Bei Essig und Öl könnt ihr nach eurem Geschmack wählen. Ich persönlich würde auf einen milderen Essig zurückgreifen, zum Beispiel einen weißen Balsamico. Aber ihr könnt natürlich auch gerne etwas Kräftigeres nehmen. Ja, und beim Öl eher was Neutraleres, was nicht zu stark dominiert. Also Walnussöl würde ich persönlich nicht nehmen. Vielleicht Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Dann benötigen wir noch 8 Esslöffel Wasser, Salz, Pfeffer und etwas Petersilie. Die Erdäpfel werden zunächst mit Schale gekocht und danach geschält und in Scheiben geschnitten. Bevor ihr sie in Scheiben schneidet, lasst die Erdäpfel ruhig ein bisschen auskühlen. Würde man sie zu heiß schneiden, zerfallen die sehr gerne. Wenn man sie ein bisschen ausgekühlt schneidet, bleiben da schöne Scheiben über. Und wie auch beim Erdäpfelsalat, schneidet das Ganze bitte nicht zu dick. Eher versuchen, feinblättrig zu schneiden, wenn so gut es geht. Also nicht hauchdünn, dürfen schon ein bisschen Stärke haben, aber nicht zu dick. Das, finde ich, wirkt sich negativ auf den Geschmack aus. Ja, die Eier werden mal hart gekocht, danach abgeschreckt und geschält. Auch die Zwiebel wird geschält und schön kleinwürfelig geschnitten. Ja, und auch den Apfel schälen wir, entkernen wir im Anschluss und auch der wird dann schön kleinwürfelig geschnitten. Die Russen, wie wir wissen, bestehen aus 2 Hälften. Die werden zunächst entgrätet und danach in Streifen geschnitten. Weil, würde man es mit Gräten machen, ja, wäre das Essen nicht ein sonderlicher Genuss. Natürlich, das sage ich auch gleich dazu, wer jetzt keine Russen bekommt oder keine verwenden möchte, kann natürlich auch Bismarck-Hering verwenden. Matjes natürlich auch oder Rollmops. Na, da würde ich halt dann das Kraut nicht zum Salat dazugeben. Aber würde auch gehen. Ja, mit die Russen vermenge ich dann mit den Zwiebeln, den Apfel und den Erdäpfeln. Mal vorsichtig füllen und stelle es beiseite. Dann mache ich aus dem Essig, dem Öl, Senf, Salz, Pfeffer, Wasser und der gehackten Petersilie eine Marinade. Salz am besten dann selbst entscheiden, wie viel ihr nehmen wollt. Das kommt an euren persönlichen Geschmack mehr oder weniger. Bleibt das über. Da eine schöne Marinade herstellen, wirklich schön durchrühren, damit sich auch das Senf schön verteilen kann. Und wenn ihr da eine schöne Marinade habt, ja, dann müsst ihr das Ganze nur noch über die geschnittenen Zutaten leeren und vorsichtig durchmischen. Damit die Erdäpfel nicht zerfallen, sollte man es wie gesagt schön vorsichtig machen. Danach abdecken und für kurze Zeit noch im Kühlschrank ein bisschen ziehen lassen. Ich würde sagen, eine halbe Stunde mindestens. Je länger aber, desto besser. Man kann es durchaus auch über Nacht machen. Schadet dem Heringsschmaus meines Erachtens überhaupt nicht. Ja, und dann kann das Ganze auch schon serviert werden. Dazu dann am besten ein schönes Bauernbrot. Würde aber auch ein klassisches Hanfsemmerl gut dazu passen. Ja, ach ja, halt, wir haben noch was vergessen. Die Eier. Die werden geviertelt und dann einfach dekorativ oben auf die Teller gelegt. Also eine Portion Heringssalat drauf und dann die 4 Stücke der Eier jeweils auf den Teller gelegt. Wer möchte, kann das Ganze auch noch mit ein bisschen krause Petersilie zusätzlich dekorieren und vielleicht noch ein bisschen ein Matisfilet, ein Fischfilet dazu, aber das ist dann euch überlassen. Ja, und dann, wie gesagt, eben mit dem Brot genießen. Ja, was sage ich persönlich? Sehe den Heringssalat mit gemischten Gefühlen. Diese Variante finde ich gut, mag ich gern. Sie muss halt flüssiger gemacht sein. Ich mag es nicht, wenn das alles so angesogen ist. Das muss auch ein bisschen Marinade noch dabei haben, damit es mir persönlich schmeckt. Ich kann auch euch gerne eine Variante mit roten Rüben empfehlen. Probiert es ruhig einmal aus. Da findet man genügend Rezepte im Netz. Ich habe das mal probiert, obwohl ich nicht so der rote Rüben-Fan bin. Und ich muss sagen, im Heringssalat schmeckt es eigentlich wirklich ganz gut. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Solltet ihr noch Fragen zum Heringssalat haben, solltet ihr noch Tipps benötigen etc., dann könnt ihr mich natürlich wie immer jederzeit gerne kontaktieren. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.